Der verehrte Marschall Kim Jong-un schickte den Kunstbildungseinrichtungen und den außerschulischen Erziehungsbasen neueste Musikinstrumente wie Elektromusikinstrumente, Akkordeons und Bandoneons als Geschenk. Sie wurden der Musikuniversität Kim Won-gyun, den Musikschulen Pyongyang 1 und 2, den Kunstschulen aller Bezirke und den Schülerpalästen Mangyongdae und Pyongyang überreicht.